Der chinesische Spion und die europäische Rechte. Die chinesischen Bindungen in die AfD gehen jedoch noch weiter. Am 15. Dezember 2023 veröffentlichte der Spiegel die Recherche »Chinas Stasi, ein belgischer Handlanger und Spuren zur AfD«. Der Spiegel konnte E-Mails zwischen einem chinesischen Spion namens Wu und einem Politiker auswerten, die zeigen, wie der chinesische Spion versuchte, über rechte Parteien Einfluss in Europa auszuüben. Der Kontaktmann des chinesischen Agenten ist nach der Recherche vom Spiegel Frank Krälmann, ehemaliges Parlamentsmitglied in Belgien und Mitglied der rechtsextremen Partei Vlaams Belang. Besonders augenfällig: Der chinesische Spion und sein belgischer Kontaktmann bedienen sich erneut Manuel Ochsenreiters, der als Mitarbeiter für den AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmeier tätig war und dafür gesorgt hatte, dass die Ideen der russischen Nationalisten in die AfD einsickerten. Ochsenreiter war nach den E-Mails, die dem Spiegel vorlagen, also nicht nur für Russland tätig. Er soll, so der Spiegel, überdies dabei geholfen haben, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Keuter aus Essen eine kleine Anfrage zu Flüchtlingen aus Hongkong gestellt habe. Keuter ist der Mann, der sich schon Russland und Putin angedient hatte. Kreise schließen sich erneut. Der Spiegel weiter? Ochsenreiter fungierte für AfD-Leute offenbar als Mittelsmann zu beiden Ländern, Russland und China. Unter anderem soll er eine aktive Rolle im Vorfeld der kleinen Anfrage von Stefan Keuter gespielt haben, wie Sicherheitskreise dem Spiegel bestätigten. Ochsenreiter soll demnach für die erfolgreiche Abwicklung dieses Projekts aus China mehrere tausend Euro erhalten haben. Keuter bestreitet gegenüber dem Spiegel, zu der Anfrage angestiftet worden zu sein. Er habe diese aus eigenem Antrieb und politischer Sorge gestellt. Der Spiegel konnte Ochsenreiter nicht mehr befragen. Er war in Moskau an einem Herzinfarkt gestorben. Dorthin floh er 2019, da die polnische Staatsanwaltschaft wegen Terrorismusfinanzierung und Anstiftung zur schweren Brandstiftung gegen ihn ermittelte. Der chinesische Spion und sein Kontaktmann in Vlaams Belang freuten sich jedoch in E-Mails, die vom Spiegel ausgewertet wurden, über Keuters Anfrage im Frühjahr 2021 an die Bundesregierung und bezeichnen diese als einen Erfolg. Keuter stellte seine Anfrage, als die deutsche Öffentlichkeit eigentlich mit Corona beschäftigt war. Der AfD-Mann aus Essen war jedoch offenbar mehr über die angebliche Gefährlichkeit von Flüchtlingen aus Hongkong besorgt. Dies verwundert. Infolge der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong rissen sich Kanada, Australien und die USA regelrecht um die gut ausgebildeten Flüchtlinge aus der ehemaligen britischen Kolonie.